Test 1. Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text einmal. Was haben Lauras und Martins Freunde auf dem Flohmarkt am Sonntag mitgebracht und verkauft? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Lies jetzt die Aufgaben 6 bis 10. Hallo Martin. Hallo Laura. Also, wie war es am Sonntag auf dem Flohmarkt? Komm, erzähl. Nun, ich habe mich schon um 7 Uhr... Was? So früh schon? ...mit Anton und Anne am Marktplatz vor der Kirche getroffen, damit wir unseren Stand an einem guten Platz aufstellen. Hat Anton das große bunte Poster mitgebracht, das er die ganze Woche gemalt hat? Klar, das Poster war super. Und Anne hat sicher, wie versprochen, eine karierte Tischdecke für den Stand mitgebracht. Genau. Von ihrer Mutter. Und was habt ihr so verkauft? Alles Mögliche. Sogar frisches Obst. Wirklich? Ja. Olafs Eltern haben einen riesengroßen Garten. Und Olaf hat eine große Kiste Äpfel mitgebracht. Harry hat seine ganzen Legos mitgebracht, die er nicht mehr haben wollte. Und Niki ihre alten Puppen, mit denen sie nicht mehr spielen mag. Und ein paar Bücher. Nicht schlecht. Und was hast du hergegeben? Du wirst es nicht glauben. Mein Rad. Ich habe ja zum Geburtstag ein Moped geschenkt bekommen. Toll, bravo. Ende von Teil 2.